Neue Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die tropischen Wälder eine vor Leben sprühende Wiege für die ersten Menschenaffen und später auch für die ersten Homininen waren, deren Evolutionsexperimente vom späten Miozän bis zum Pleistozän im Angesicht zunehmender Umweltveränderungen stattfanden. Der aufrechte Gang als solcher dürfte sich nicht in offenen, glühend heißen Graslandschaften entwickelt haben, sondern zwischen und unter den Bäumen. Immer trockenere, offene Landschaften wirkten sicher im mittleren Pleistozän anregend auf die Artenvielfalt der Menschen. Die Spezialisierung auf den aufrechten Gang und die Werkzeugherstellung und schließlich im mittleren Pleistozän begünstigten sie die Ausbreitung unserer ersten Vorfahren über Afrika hinaus in weite Teile Europas, des Nahen Ostens und Asiens. Das Ganze war aber keine Einbahnstraße. Spuren der Anfänge im Wald blieben sowohl im Skelett als auch in der chemischen Zusammensetzung vieler Homininen erhalten. Oftmals nutzten sie nahrungsspendende Waldstücke oder Gehölze in einer vielgestaltigen Savanne, die ganz anders war als die einheitlichen weiten Ebenen, die uns heute häufig im Fernsehen präsentiert werden. Ähnlich waren die Verhältnisse auch, als einige frühe Vertreter unserer eigenen Gattung sich ins tropische Asien vorwagten. Dort fanden sie eine Mischung aus Wäldern, trockenen Gehölzen und feuchten, an Seen gelegenen Graslandschaften vor, die ihre größeren und kleineren Populationen ernährten. Diese mieden eintönige Graslandschaften wahrscheinlich ebenso wie die dichten, erschreckend heißen Regenwälder der tropischen Niederungen. Aber Bäume boten unseren Vorfahren weiterhin Nahrung und Unterschlupf. In Wirklichkeit bot gerade die klimatische und ökologische Vielseitigkeit den Rahmen für die Evolution und die Differenzierung unserer homininen Vorfahren. Ein gut funktionierender, aufrechter Gang, zunehmende Gehirngröße, soziale Gruppen und die Entwicklung von Steinwerkzeugen waren keine Produkte eines eintönigen Daseins, sondern entscheidende Anpassungen an eine Welt, die sich rapide veränderte. Im Miozän und Pleistozän dehnten sich nicht nur die Graslandschaften aus, auch das Weltklima unterlag immer dramatischeren Schwankungen, die von den in Kapitel 2 beschriebenen Milankovitch-Zyklen verursacht wurden. Auf diese Unberechenbarkeit stellten sich unsere Vorfahren ein, indem sie sich an das üppige Fleischangebot anpassten, das ihnen die immer trockeneren Savannen boten. Während der ganzen Zeit richtete sich ihr Blick aber auch auf nützliche Waldstücke und Waldränder, womit sie ihre Überlebenschancen weiter verbesserten. Allerdings hatte die Flexibilität ihre Grenzen. Das mittlere und späte Pleistozän brachte, was das Klima und die vielfältiger werdende Umwelt anging, neue Extreme mit sich. Als sich die dichten Regenwälder im tropischen Südostasien während des späten Pleistozäns immer stärker ausdehnten, standen seine Bewohner, die generalistischen Homininen, vor einer dichten, wachsenden, grünen Wand. Diese konnten sie irgendwann nicht mehr überwinden. Kurz zuvor war in dieser im Wandel begriffenen, schönen neuen Welt Afrikas ein neuer Hominine entstanden. Er trat den Weg auf nahezu alle Kontinente der Erde an, die inzwischen ihre endgültige Form angenommen hatten. Das war, natürlich, unsere eigene Spezies. Der Homo sapiens.